Der erste Schritt wünscht mir, sie tritt den ersten Schritt. Ich weiß, dass sie da niemals macht mit. Dennoch, ich wünscht mir, dass sie ein dann bei mir tritt. Denn du siehst, ich wag nicht den Schritt. Ich erforsch, wie es geht, zu sehen, ob sie auf mich steht. Na, bei ihr mich reden seht, doch Eile mich nicht quält. Sag Wort der Liebe ihr, weiß nicht, ob sie kommen auch zu mir. Wenn sie ihn erlitt oder ihn ablehnt, den ersten Schritt. Der erste Schritt wünscht mir, sie tritt den ersten Schritt. Wir können warten so lang, bis er eintritt. Wir können verharren, betrachten es aufmerksam, so leben jeder für sich allein und warten, bis sie tritt auf die Treppe, die führt hinauf. Dann an jenem Tag sie bonjour zu mir sagt, nur die seine Mal wird sie nehmen meinen Arm. Sie bringt mich dann in ihr Haus, wo führen wir ihn aus? Der liebe ersten Schritt, Tag für Tag in ihrem Bett. Sie wird ihren Körper enthüllen. Sie wird sich mit Reue erfüllen. Weil sie nicht sprach sofort das erste Wort. Das erste Wort wünscht mir, sie sagt, das erste Wort. Träum nachts davon, nicht um Ort. Wenn sie es wollt, mir geben ein Zeichen nur damit, dann würde ich ihn tun, glaube ich. Den ersten Schritt.